Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot. Let's get ready to mumble. Dieses Mal geht es nicht um eine Serie insbesondere, sondern ich erwecke mal wieder ein Format zurück zum Leben, das ich über die letzten 2 Jahre immer wieder ein bisschen eingestreut habe. Das habe ich unter dem Titel Let's Get Ready to Mumble laufen lassen. Und das habe ich immer dann gemacht, wenn ich mit Gästen über Dinge geredet habe, die man nicht so konkret klar einordnen konnte, wo es nicht auch nur um eine Serie ging oder um einen Film, sondern um ein ganz allgemeines Thema, was sich natürlich dann viel mit Unterhaltungsmedien beschäftigt hat. Und diesem habe ich keine Gäste dazu, aber ich wollte ganz gerne das eben nicht als eine klare Kritik zu einer Serie formulieren, sondern wollte über ein neues aufkommendes Genre sprechen. Und zwar ist es das Genre der Sadcom. Das hat sich vor allem in einigen Netflix-Serien in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren sehr stark herausgeprägt, würde ich sagen. Und einige davon mag ich sehr, sehr gern. Und Anlass, warum ich jetzt ganz konkret darüber sprechen wollte, war die neueste Staffel von der Serie Master of None. Da kam jetzt gerade die 2. Staffel raus. Und die habe ich relativ schnell durchgeguckt. Aber wollte dann erst noch ein bisschen Gedanken sortieren dazu. Denn meiner Meinung nach gibt es schon noch einige andere Serien, die in dieses Spektrum fallen. Mal kurz zur Begrifferklärung, dieser Sadcom-Begriff, den habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Der geht jetzt in den letzten Monaten ein bisschen rum. Und zwar ist das eine Kombination aus Sad, also wie traurig, und der Sitcom, der traditionellen. Und es beschreibt eben, dass dieses Genre der klassischen Sitcom, wo es ja immer schön albern und witzig zugeht und vielleicht mal 1-2 Minuten einen gefühlvollen Touch bekommt oder so, dass das so eher sich ein bisschen verlagert hat in den neueren Serien zumindest und explizit in Serien, die von Netflix sind, so wie ich das zumindest wahrnehme. Zumindest sind das Serien, die ich viel gucke und viel verfolge. Und da gibt es eigentlich ein ganzes Set von Serien, die da so ein bisschen zusammenpassen. Wenn ich jetzt über Master of None rede, was ich explizit mache, also es ist schon auch teilweise einfach eine Kritik zu der 2. Staffel von Master of None. Wer das gar nicht kennt, das ist eine neue Serie von und mit Aziz Ansari. Das ist ein indischer Schauspieler, der in den USA generell bekannt wurde durch seine Rolle in Parks and Recreations, wo er eine Nebenrolle hatte. Und das ist jetzt so sein eigenes großes Projekt, das er hier jetzt fährt. Da ist er, ich glaube, fast immer, ich will es jetzt nicht beschwören, die Regie der Folgen. Er schreibt die Drehbücher mit und er ist eben auch der Hauptdarsteller. Also er macht tatsächlich alles, wo ich persönlich immer sage, okay, das hat einen großen kreativen Einfluss. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, aber das ist natürlich, also wenn man diese 3 Faktoren bedient und das unter der Schirmherrschaft einer einzelnen Person steht, dann kann man auch sehr konkret sagen, was die Vision hier war und ob das funktioniert hat oder auch eben nicht funktioniert hat, was ja auch sehr gut möglich ist. Sogar eigentlich wahrscheinlicher ist, würde ich annehmen. Denn wenn jemand auf alles Einfluss nimmt und überall so ein bisschen die Kontrolle hat, wenn der sich dann verrennt, dann wird es ganz, ganz übel, weil der halt doch etwas weniger dann Feedback aus anderen Quellen bekommt, sondern natürlich viel mit sich selber ausmachen muss. Und worum es in Master of None geht, wenn man das beschreiben soll, und auch für die anderen Serien, die ich jetzt ein bisschen anspreche, es geht oft eigentlich um nichts Besonderes in dem Fall. Also das ist natürlich auch eine Idee, die jetzt nicht völlig neu ist. Das hat auch mit Seinfeld schon angefangen, The Show About Nothing. Und das ist auch hier wieder so ein bisschen der Fall. Es geht einfach um das alltägliche Leben, aber nicht von einfachen Leuten, sage ich mal, sondern schon von Leuten, wo man sagen kann, es geht um First World Problems. Es geht nicht um, in der Regel, um wirklich schlimme oder gefährliche oder brisante Dinge, die gesellschaftlich große Relevanz für andere Personen hätten, sondern es geht immer um einen sehr kleinen Kosmos, der von sehr speziellen Figuren bedient wird. In Master of None ist das ganz konkret die Figur von Aziz Ansari, ich glaube Death heißt er, Death Shaw. Und er ist ein Schauspieler, der ist noch sehr unbekannt, der möchte gerne groß rauskommen. Und auch schon in der 1. Staffel geht es ihm darum, wie er da ein bisschen Probleme mit hat, das hinzukriegen. Aber das wäre noch ein Ansatz, der relativ bekannt mittlerweile ist. Darüber gibt es einige Formate, die das so anpacken. Und es verlagert sich aber in der Serie sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell doch eher darauf hin, sein persönliches Leben und all diese feinen Zwischentöne, die natürlich mit seinem beruflichen Leben und sein Privatleben zu tun haben, das alles so zu erfassen. Und das gelingt Masteraufnahmen meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut. Also vor allem auch, weil das eine Serie ist, die sehr auf der Metaebene natürlich funktioniert. Also er spielt zwar nicht sich selbst, aber einen Schauspieler. Und die Serie spricht immer wieder auch Thematiken an, die sich ums Film- und Serienbusiness drehen in Hollywood oder eben in dieser Produktionsschiene und unterwandert die dann ganz bewusst. Und das finde ich natürlich immer sehr, ja, spannend, oder das würzt natürlich so eine Folge sofort an, wenn man das Gefühl hat, hier wird nicht nur gepredigt, sondern man macht das auch selber ganz konsequent. Also ein Beispiel, um das jetzt mal ein bisschen klarer zu machen, wird im Master of None schon immer auch wieder darauf angesprochen, vor allem in der ersten Staffel, auf dieses, ja, wie werden zum Beispiel indische Schauspieler, also Personen indischer Abstammung, wie werden die in Hollywood-Filmen oder Serien, wie werden die besetzt? Also generell schon, sie müssen immer diesen starken indischen Akzent haben, völlig egal, ob der jetzt in Wirklichkeit sehr präsent ist oder nicht, sondern es wird dann einfach verlangt, auch wenn der Schauspieler selber eigentlich ganz normales Englisch sprechen würde, wird gesagt, naja, bitte mach das doch ein bisschen indischer. Und dementsprechend fällt die Rolle dann auch aus. Es sind dann immer irgendwelche Nerds oder der lustige Sidekick. Und dagegen wehrt sich die Figur von Aziz Ansari auch sehr, dass er da so reingeschoben wird in diese Ecke. Das mag er eigentlich nicht besonders. Und das wäre jetzt eine Sache, das nur zu predigen und dann kommt da nichts bei raus. Aber die Serie macht es auch selber insofern, dass sie generell die konventionelle Hollywood-Schönheitsnorm da so ein bisschen unterwandert, was die Leute in dieser Serie auch angeht, finde ich zumindest. Also auch Aziz Ansari ist ja eher ein Typ, der jetzt keinem Hollywood-Archetyp entspricht. Der ist nicht besonders groß, sieht aber auch nicht, ist aber auch nicht dick und albern, sondern er ist halt eben, ist einfach etwas kleiner gebauter indischer Typ, der aber eben diesen indischen Stereotyp nicht bedient und auch nicht bedienen will. Und so sind auch die anderen Leute in dieser Serie besetzt zum Großteil. Also sein bester Freund eben ist dann zwar eher der dicke Typ, führt aber nicht das Leben des dicken Sidekicks oder so, sondern ist dann eher so jemand, der eben viel auf Online-Dates geht und da viel unterwegs ist und so. Also sie unterwandern das immer wieder mit ihrer Besetzung dieser Serie auch, eben auch Schauspieler, die man nicht so kennt. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass man hier nicht eben von einem hohen Ross her predigt und dasselbe aber dann nicht umsetzt. Was mich vor allem auch an Master of None wirklich begeistert, ist die Erzählstruktur und der ganze Stil dieser Serie. Also es ist nicht sehr, ja, es lässt sich schwer in eine Schublade schieben, wahrscheinlich auch wieder ich an dieser Stelle ganz bewusst. Also Master of None macht auch Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, wenn das im Fernsehen laufen würde, wöchentlich, oder man eben eine Pilotfolge ausstrahlt und dann sagt, ja, wie findet ihr das? Dann würde das, glaube ich, nicht so wirklich funktionieren im Fernsehen. Zumindest wäre es damals nicht so. Das kann sich natürlich alles jetzt verändert haben, weil man eben generell mutiger geworden ist und etwas ja, originellere und auch schwierigere Projekte jetzt zugelassen hat. Aber eben das äußert sich im Master of None zum Beispiel so, dass die zweite Staffel, also von den Spoilern her bleibe ich da wirklich sehr vage, keine Sorge. Es äußert sich so, dass die allererste Folge dieser Staffel in Schwarz-Weiß ist und zwar komplett. Und dann gibt es gibt auch nicht die große Auflösung am Ende oder den großen Moment, wo man sagt, ah, deswegen war das alles schwarz-weiß, das hat hier irgendwie noch eine zusätzliche Aussage. Nein, es ist einfach schwarz-weiß. Es ist eine Ästhetik, die man hier gewählt hat, um eben so ein bisschen vielleicht eine klassische italienische, sich an eine klassische italienische Filme anzulehnen. Kann alles Mögliche sein. Würde ich nicht mal sagen, dass das die konkrete Interpretation ist. Aber das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Einfach so, ohne den Zuschauer abzuholen, ohne ihm das zu erklären. Einfach zu sagen, das ist jetzt einfach so. Die erste Folge dieser Staffel ist jetzt einfach schwarz-weiß. Punkt. Es wird auch nicht am Ende der ersten Staffel darauf in irgendeiner Weise angespielt oder klargemacht, warum das jetzt so sein könnte, sondern es ist einfach so. Eine andere Folge in dieser Staffel handelt auch sehr unkonventionell, gar nicht von den eigentlichen Hauptfiguren, die wir ansonsten begleiten. Das ist jetzt ein Konzept, was man schon auch hier und da mal gesehen hat, zum Beispiel bei Scrubs, wo es meistens immer um JD ging und dann gab es so ganz besondere Folgen, wo er jemand auf die Schulter tippt. Und dann war das plötzlich eine Folge, die sich um diese Figur gedreht hat. Da gab es zwei, drei Ausnahmen in Scrubs. In dieser Serie macht man das auch gar nicht so wirklich offensichtlich, sondern plötzlich, also die Serie, die Staffel, sag ich, die Folge beginnt mit Aziz Ansari und seiner Figur und er läuft durch die Straßen von New York. Und plötzlich bleibt die Kamera einfach an einer Figur im Hintergrund hängen. Irgendeinem Statisten, würde man erstmal annehmen. Und erzählt dann einfach ein paar Minuten aus dessen Leben. Und dann wechselt die Perspektive wieder auf eine andere Figur. Und das ist eben auch sehr ungewöhnlich, also man weigert sich hier auch zu sagen, okay, wir haben eine serielle Erzählung oder einen gewissen Plot und der muss jede Folge weitergesponnen werden, sondern wir brechen da ganz bewusst damit und fordern da auch ein bisschen auch die Aufmerksamkeit des Zuschauers, dass man eben nicht so passiv mal eben diese Serie nebenbei schaut, sondern sich schon bewusst hinsetzen muss, um das zu gucken. Also eben unter anderem in dieser Folge, wo es eher um Bürger dieser Stadt geht und deren ganz verschiedene Art zu leben. Ist auch ein Segment dabei, wo eine Frau taub ist und dann ist auch die Serie stumm. Also ich habe mich auch zuerst gewundert, ob was mit meiner Soundanlage nicht stimmt, aber die Folge ist einfach für, ich weiß es nicht, 5 bis 6 Minuten komplett tonlos. Und das ist einfach, ich finde das sehr, sehr mutig und ich finde das sehr stark, das sich zu trauen und zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und vielleicht sagen die Leute, was soll denn der Mist? Aber wir probieren es einfach aus und das finde ich super stark, dass man sich hier traut, immer mal wieder mit den Normen zu brechen, weil man ja auch das sich zum Thema macht. Und gleichzeitig schafft es diese Serie aber, und jetzt um auch mal den Bogen zu diesem ganzen Podcast zu spinnen, ähnlich wie bei einer Serie wie BoJack Horseman, obwohl das Zeichentrick eben ist, oder auch Love, eben alles Netflix-Produktionen, dieses Sitcom-Level zu haben. Also es sind witzige Stellen dabei, man hat immer mal was zu schmunzeln. In der Regel keine Serien, finde ich, wo es extrem laute Lacher gibt. Es gibt nicht so den Schenkelklopfer, wo dann auch mal 10 Sekunden in der Serie extra nichts passiert, weil die Macher schon wussten, hier lachen die Leute jetzt viel, jetzt müssen wir eine kleine Pause einlegen. Das gibt es eigentlich nicht. Aber all diese Serien, finde ich, haben wirklich was zu sagen und haben dann ein sehr gutes Fingerspitzengefühl bewiesen, sich zwar mit Figuren zu beschäftigen, die eben eigentlich kein besonders außergewöhnliches oder besonders tragisches Leben führen, sondern sie führen eigentlich so ganz normale Leben von ja, privilegierten Leuten der westlichen Welt, kann man ruhig so sagen. Und das könnte total in die Hose gehen. Also man könnte total sich denken, ah, also irgendwie, ja, die Probleme möchte ich auch haben, ne? Also das ist bei vielen Serien schon schiefgegangen, aber ich finde genau die drei sind ein gutes Beispiel dafür, dass das schon geht. Wenn man da ein gewisses Fingerspitzengefühl hat, kann man sich an das reale Leben schon heranspielen. Und eben diese First World Problems, aber nicht als nichtig oder als nicht relevant darstellen, sondern sagen, okay, es geht hier nicht um Leben und Tod, sondern es geht einfach um eine Person, um deren Gefühle, um deren Art zu leben und wie sie einfach versucht, irgendwie so ihren Weg zu finden. Und das ist was eben schwierig ist, wo ich selber nicht wüsste, wie man es gut von der Balance hinkriegt, aber es gibt jetzt wirklich mehrere Serien, die das sehr, sehr gut und aus ja, verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also BoJack Horseman ist natürlich eher der deutlich absurdere Teil noch, was dieses Spektrum angeht. Aber auch hier eben ein gescheiterter Schauspieler und zu sagen, okay, was wäre denn dem sein Ziel oder was hat denn der noch für Gedanken oder für Dinge, die er im Leben machen will? Und das aber zu keinem Zeitpunkt das so lächerlich zu wirken, dass wir nicht mehr mit dieser Figur fühlen, sondern wir interessieren uns trotzdem noch dafür, wie es mit dem weitergeht und es macht uns trotzdem traurig oder löst zumindest irgendeine Art von Gefühl aus, wenn das dann nicht klappt oder wenn es dann klappt. Und Love macht dasselbe auf einem noch kleineren Level, einfach was eine Beziehung angeht. Und was ich halt vor allem stark an diesen Serien finde, ist, dass diese Figuren komplex sind und nicht einfach, wie es oft bei Serien ist oder bei vielen Serien, die ich eben auch deswegen nicht gerne gucke oder gar nicht schaue, dass Leute so ein Charakterprofil bekommen in der Gestaltung der Serie, wo sie einfach dann hauptsächlich gut sind oder hauptsächlich böse. Egal in welchem Szenario oder in welcher Situation sie sich dann befinden. Sie entscheiden sich dann immer, was Hinterhältiges zu machen. Oder sie entscheiden sich immer, das Gute oder das Richtige zu tun. Und das ist natürlich ältere Struktur, die immer mehr auch aufgebrochen wird, auch mit Serien wie Breaking Bad schon stark aufgebrochen wurden oder Mad Men vor allem. Aber in diesen Fällen ging es immer eben entweder um einen historischen Hintergrund oder es ging um einen ganz außergewöhnlichen Hintergrund, es ging eben um Leben und Tod. Und das tut es in den Serien BoJack Horseman, Love und auch in Master of None eben nicht, sondern also wenn das alles schief geht, dann geht es halt schief. Also das kriegen nicht mal die anderen Menschen mit, sondern es ist dann einfach das Schicksal einer einzelnen Person, das hier nicht ja, erfüllt wurde, so wie sich diese Person das vielleicht vorgestellt hat. Und es ist stellenweise eben dann auch traurig. Entschuldigung. Aber das genau ist das Starke daran, dass man sich auch traut, da mal eine Folge ausklingen zu lassen oder einen Handlungsstrang und sagt, nö, das muss nicht perfekt sein und genauso ist das Leben. Und deswegen ist das aber, sind das aber nicht Serien, die dann automatisch deprimieren. Also ich muss zugeben, Love hat schon immer wieder, gerade in der zweiten Staffel jetzt, Momente gehabt, wo ich selber auch dachte, puh, das ist jetzt schon echt ein Downer ohne Ende. Vor allem, weil die Leute, die bei Love vorkommen, die beiden Hauptfiguren vor allem, ja, im Grunde eigentlich nicht sympathisch sein sollten, aber dadurch, dass man ihnen so viel Raum bietet und ihnen und auch alle ihre Facetten zeigt, leidet man dann doch mit ihnen. Und umso mehr schmerzt es natürlich dann, wenn Sachen nicht so ganz hinhauen oder ja, Dinge auch mal schief gehen. Und ich wollte deswegen einfach mal ein bisschen darüber sprechen und das ein bisschen vorstellen, auch diese Serien, alle drei sehr empfehlen. Denn das ist ein sehr eigenes Genre, was sich da gerade prägt. Vielleicht ist es auch nur was, was jetzt ein, zwei Jahre so im Boom ist und dann wieder ausklingt. Aber ich persönlich finde das super stark. Also ich kann genauso gut natürlich die Serien gucken, die, wo es um mehr geht und wo es um tragische oder heftige oder spannende Geschichten geht. Aber eben, Master of None, genau wie die anderen beiden, hat eben diesen Ansatz, der deutlich realitätsnaher ist, obwohl er trotzdem von Leuten handelt und auch von auch von Problemen, die man trotzdem nicht unbedingt selber hat oder auch Dinge, wo man sich eben denkt, ja, ich hätte gern das Problem, dass ich eben, keine Ahnung, wie BoJack Horseman viel Geld habe und ja, mal gucken muss, ob ich von meinen Drogen runterkomme. Das ist für mich keine, nicht meine Alltagsrealität. Aber trotzdem schafft man es durch diese feinen Momente zwischendurch eben, ja, was auszusagen, ohne aber das auf eine Art und Weise zu predigen, wo man sich denkt, ja gut, also jetzt mal runter von deiner Seifenkiste, sondern es ist sehr feinfühlig, diese Figuren sind sehr verletzbar, sie sind nicht einfach nur gut oder nur böse, sie sind nämlich sehr menschlich, sehr komplex und tun Dinge, die manchmal nicht nachvollziehbar sind und manchmal Dinge, die nachvollziehbar sind. Und so würde es uns, denke ich, allen gehen, wenn wir in den Kopf von anderen Leuten reingucken könnten und uns definitiv an manchen Stellen denken, Entschuldigung, warum tust du das? Also, es kennt ja wohl jeder, dass er sich mal irgendwo zum Beispiel gestritten hat oder sonst was in der Art. Und diese Serien versuchen so ein bisschen das zu ergründen, eben dass man auch so ein bisschen mehr vielleicht aufeinander achtet oder ein bisschen mehr sich Gedanken darüber macht, wie man miteinander umgeht, finde ich zumindest. Also, dass man nicht einfach nur denkt, ja, jemand macht das einfach nur, weil er blöd ist oder weil er fies zu mir ist oder was auch immer oder also, sondern dass alles irgendwo auch ein bisschen komplexer ist, als wir uns das selber ausmalen, auch wenn es eben um Dinge geht, die nicht um Leben und Tod gehen, die nicht dramatisch sind. Also insofern eine klare Empfehlung für all diese Serien und vor allem auch für Master of None. Ich bin gespannt, ob es eine weitere Staffel geben wird. Ich hoffe es doch, denn ich habe nicht das Gefühl, dass denen die Botschaften ausgegangen sind. Und eben, es ist ein origineller Ansatz hier bei allen diesen Sachen. Also eben würde ich mich freuen, wenn es weitergeht. Und insofern auch mal eine ganz klare Empfehlung für etwas, nachdem ich natürlich ab und zu bei einigen Filmen vielleicht nicht so super klar eine Empfehlung aussprechen kann oder vielleicht übermäßig kritisch wirke. Bei diesen drei Serien, Master of None, BoJack Horseman und Love, klare Empfehlung. Also wer Netflix-Abo hat, da gibt es jetzt von allen Sachen zwei, beziehungsweise zum Teil schon drei Staffeln. Da hat man dann auch ordentlich was zu bingen. Und ja, das wäre es dann auch schon vom Top of Podcast. Bis zum nächsten Mal. The top of offer.